Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Detroit Electronics, Maschinensounds aus der Autostadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das war Cybotron, eine Eine Aufnahme aus dem Jahr 84. In der Cybotron steckten damals zwei Typen aus Detroit, Rick Davis und June Atkins. Letzterer Name wird in dieser Sendung noch öfters fallen. Es geht um Detroit in diesem Soundcheck, aber nicht die Stadt von Motown Records und die damit verbundene Soulmusik, auch nicht Detroit Rock City, die Bands wie MC5 und die Stooges hervorbrachte. Unser Detroit ist elektronisch und unverkennbar mit dem Phänomen Techno verbunden. Es gilt für viele sogar als die entscheidende Stadt, die entscheidende Wiege des Techno. Einer der entscheidenden Protagonisten ist Derek May, dessen Song Strings of the Strings of Life von 87 so etwas wie die Blaupause für melodiöse elektronische Musik darstellt. Interessant, die sonst so wichtige Bassline bleibt einfach aus. Derek May, Strings of the Strings of Life. Thank you. Eric May gehört zu der ersten Generation des sogenannten Detroit Techno. Zur zweiten und heute noch recht einflussreichen Garde des Detroit Techno darf Jeff Mills gezählt werden. Als Mitbegründer des Underground Resistance Labels und Wegbereiter für düsteren, maschinellen und sehr minimalistischen Techno ist es gerade dem Berliner Tresor Club und dem Label zu verdanken, dass Jeff Mills auch hierzulande in der Clublandschaft ein Name ist. Hören wir von 95 vom Tresor Sampler Number 3 den Titel Solid Sleep. Hier ist Jeff Mills. Detroit hat schon seltsame Blüten der elektronischen Musik hervorgebracht. Ein entscheidender Satz steht im Neptun-Lehr-Album von Drex Sia. Die Experimente müssen weitergehen um jeden Preis, auch wenn es tot ist. Der Macher von Drex Sia, James Stinson, ist 2002 an Herzversagen gestorben, aber seine Klänge sind bis heute noch präsent. Näher am Soul, denn an der klassischen Technomusik. Hören wir Drex Sia mit Andrian Sand Dunes. We'll be right back. Wenn man über das elektronische Detroit recherchiert, dann fällt immer wieder der Name The Electrifying Mojo. Eine Radiosendung im Detroit der 70er, die Funk, Disco, Hip-Hop und frühe House-Tracks spielt. Eine große Inspiration für Robert Hood, obwohl der in seiner späteren Laufbahn immer mehr auf minimalistischere Strukturen setzt, hört man doch immer wieder dieses melodiöse und soulige Element in seiner Musik durch. Robert Hood, einer der Minimalisten des Detroit Techno, wir hörten ihn mit einer Aufnahme von 95, dem Titelstück seines Albums Nighttime World. Carl Craig wurde 1969 in Detroit geboren und sozialisierte mit der Musik von Led Zeppelin und Smith, aber auch frühen Human League und Kraftwerk. Als dann 97 das erste Soloalbum More Songs About Food auf Craigs eigenem Label Planet E erscheint, ist ein Meilenstein elektronischer Musik entstanden. Das, was Miles Davis in den 60ern und frühen 70ern war, wollte Craig in den 90ern sein. Und mit dem Album ist er seinem Ziel deutlich nahe gekommen. Carl Craig, der uns noch öfters begegnen wird in diesem Soundcheck mit dem Stück Dominas. Carl Craig mit Dominas. Craig ist bis heute einer der aktiven Protagonisten des Detroit Sounds und Craig kennt sich im Techno genauso aus, wie er seine Finger im Jazz und Latin hat. Auf der renommierten DJ Kicks Reihe des deutschen K7 Labels hat er einen Mix zusammengestellt, bei dem er auch einen anderen Protagonisten des Minimal Detroit Techno Sounds vorstellt, Claude Young mit Changing Factors. Take a look. Heute wird gerätselt, ob der Begriff Techno-Music nicht genau von diesem Stück herrührt. Das Stück stammt von June Atkins, einer der Godfather des Detroit Techno, und erinnert irgendwie sehr an frühe Kraftwerk. June Atkins mit Techno-Music. Die Wandlung von einer industriellen zu einer superindustriellen Gesellschaft, so wie in Alvin Toffler's Buch Future Shock beschrieben, gilt in all ihren beängstigenden und sozialen Veränderungen auch als eine der Inspirationsquellen des Detroit Techno. Sehr an das Schicksal der Autometropole mit all ihrer Kriminalität und Arbeitslosigkeit geknüpft, ist der Sound dieser Stadt. Einer der neueren Macher des Detroit Sounds ist DJ Rolando aus den lateinamerikanischen Vierteln der Stadt. Hören wir ihn mit dem Stück Jaguar. Thank you. Derek May brachte es in einem Interview mal auf den Punkt. Techno ist unzweifelhaft, die Musik Detroits hat aber nichts von dem Optimismus des Motown-Sounds. Die Stadt wird in der Musik in einer beunruhigenden Weise reflektiert. Wenn man in einer solchen Umgebung Musik macht, kann sie nicht fröhlich sein. In Großbritannien gibt es New Order, bei uns gibt es New Disorder. Hören wir bis zu den Nachrichten noch 6ix9ine, eines der vielen Synonyme von Carl Craig mit Micro Lover. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck.